und tilgt ihren Dreck mit aus. Ein starker Glanz von 100 Sonnen, der unseren Tag zur Mitternacht und unsere Sonne finster macht, hat dein verklärtes Haupt Oh.